Willkommen bei Blickkontakt, dem Programmkino-Podcast. Ich bin Alex. Ich bin Fleming. Und ich bin Oliver. Willkommen. Heute noch was ganz Besonderes. Ja, Bonusfolge und fertig. Ja. Genau. Ja. Wir haben soeben die Oscars zu Ende gesehen. Der geltendsten Filmpreis der Welt, wenn man so meinen will. War also eine lange Nacht. Ja. Wir haben es morgen. Ja, wir sind auch ziemlich müde, glaube ich. Also ich zumindest bin müde. Bei mir hält es sich noch in Grenzen, aber... So ein Adrenalinschub. Ja, Adrenalinschub. Schieße ging es bei mir ums Geld. Ja. Aber wir dachten uns eben, da wir jetzt eh gerade alle hier sind und ohnehin noch ein bisschen was zur Berlinale sagen wollten. Können wir das jetzt verbinden und beides mal abfrühstücken. Auch wenn es keine Filme gab, die sich großartig überschnitten haben, außer vielleicht Les Miserables. Ja, da haben wir schon Überschneidungspunkte. Also ja. Können wir gleich da ansetzen. Bei Les Miserables? Genau, Oliver. Du hast ja da deine ganzen... Statistiken vor dir liegen. Ja, 8-mal war er nominiert und 3 Oscars hat er jetzt bekommen. Tja. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Und dann ja, schön. Anne Hathaway. Ja. Ja. Wir beide haben den ja schon gesehen. Auf der Berlinale. Ich noch nicht. Ja, das solltest du nachholen. Ja, mal sehen. Den Song, den sie da performt haben, der hat mich jetzt noch nicht unbedingt dazu angespornt. Gerade. Also bei dieser Oscarshow war es für mich noch eins der kleinen Höhepunkte. Ja. Von der sonst relativ belanglosen Oscarshow. Also mein Höhepunkt war William Shatner am Anfang. Ja, ich fand die musikalischen Darbietungen, um da nochmal hinzukommen, die Songs an sich fand ich stärker als im letzten Jahr zum Beispiel, aber die Darbietungen größtenteils lethargisch. Meinst du alle Songbeiträge, auch die Musical-Beiträge von Seth MacFarlane, wie er da... Die fand ich auch sehr statisch und irgendwie so ein bisschen vor sich hin dämmernd. Ja, ich fand das sehr konstruiert zwar, aber ja, gelungen. Konstruiert. Und es wirkte nicht diese Spielfreude, die Hugh Jackman vor ein paar Jahren bei Oscarverleihung hingelegt hat mit seinen Songs, die er geschmettert hat. Und hier war es halt also schon, wie das eingebettet wurde mit William Shatners Kommentaren, war es ja einfach völlig, hatte was sehr Programmatisches. Er hatte etwas Fragmentarisches. Sag, sind wir wieder bei Family Guy, dem Schöpfer. Also der ist eben, diesen Humor versucht er ja immer zerstückelt wiederzugeben. Mhm. Und man merkt das bei einigen Witzen, dass er die eben selbst irgendwann fallen lässt, bevor die Pointe richtig da war. Also und generell sehr viele Videoeinspielungen und Live-Überblendungen aus anderen Orten. Das war also generell alles ziemlich gepatchwork. Vor allem gegen Ende fand ich das schon sehr merkwürdig, dass Michelle Obama da eben noch kurz was sagen wollte. Das war wirkte vollkommen deplatziert. Absolut deplatziert und ich fand es auch merkwürdig inszeniert da mit den ganzen Offizieren im Hintergrund. Das war so blah. Vielleicht wurde es ihnen zu unpolitisch, aber... Ja. Die wollten die Veranstaltung politisieren mit einem Film Lincoln, der die meisten Nominierungen hatte mit 12, also das ist unnötig gewesen eigentlich, aber... Ja, aber wir könnten vielleicht nochmal irgendwie zu den Filmen ein bisschen was sagen, die nominiert waren. Die hier abgeräumt haben, also richtig abgeräumt hat ja keiner. Ja, es war sehr breit gefächert, überhaupt ist es schon... Wirklich eine Sensation, dass der Film, der den besten Film gewonnen hat, also Argo, insgesamt nur 3 Oscars gewonnen hat. Und das ist mit Life of Pi auch einen gab, der mehr Oscars gewonnen hat, 4 dann insgesamt. Ja. Argo war 7-mal nominiert, ne? Genau. Und hat ja sonst außer dem besten Film, was für Kategorien, irgendwas? Bestes Drehbuch. Adoption, ja. Bester Schnitt dann noch. Und das waren ja schon 3. Ja. Nein, waren nur 3, genau. Ja, genau. Also der letzte Film, der nur 3 Oscars gewonnen hat und bester Film wurde, war L.A. Crash. Mhm. In dem Jahr gab es auch keinen Film, der mehr als 3 Oscars gewonnen hat. Da waren die alle auf 3 maximal. Mhm. Und selbst das war schon eine Sensation, weil davor der Film war es Rocky als letzter, welcher 3 Oscars gewonnen hat. Und der liegt ja auch doch ein Zeichen zurück. Eine Weile zurück, ja. Ja, und dass Ben Affleck auch nicht als Regisseur nominiert war. Das hat ja im Vorfeld schon für einige Kontroversen gesorgt, dass viele das eben nicht verstehen konnten, dass er nicht nominiert worden ist. Weil er unter anderem von der Regiegilde auch als bester Regisseur ausgezeichnet worden ist. Und das ist eigentlich fast immer naheliegend. 92% der Gewinner der Regiegilde gewinnen auch nachher den Oscar. Auch überhaupt, dass ein Film, welcher nur 7-mal nominiert ist und eben, dass 4 andere Filme häufiger nominiert worden sind und dann die andere den besten Film, also Argo, dann gewinnt, das ist noch nie vorgekommen. Die Hälfte der Relevanz dieser ganzen Veranstaltung liegt ja in dem roten Teppich und der ganzen... Wenn man den Vorabberichten glauben will. Ja, und dem, was hinterher drüber geschrieben wird. Ist ja wichtig ist, der Oscar ist für einen Film auch einfach die Auszeichnung als Werbung. Das ist eine höhere Form wie Prädikat besonders wertvoll oder wertvoll von der Bundesprüfstelle Wiesbaden in Deutschland. Ja, gut, ob man das schon hat oder nicht, ist auch irgendwie für zumindest auf Plakaten. Also aktuelle Statistiken haben gezeigt, dass das schon für viele Kinozuschauer achten darauf und fast alle Internetseiten von Kinoseiten erwähnen das auch. Also, ja, stimmt. Ja. Also ob Cinemax, Cineplex und so weiter haben das immer in Erwähnung. Okay. Und auch DVDs werden damit immer häufiger. Und der Oscar ist ja auch einfach, ist einfach der Filmpreis. Wenn man nichts von Filmen weiß, kennt man den Oscar. Genau. Weil das ist halt ein Prestigepreis, der wirklich hauptsächlich an Filme verliehen wird, die ohnehin schon in einer privilegierten Situation stecken, zu 90% zumindest. Filme in richtigen Außenseiterpositionen hat man da ja nicht. Doch, Beast of the Southern Wild war schon Außenseiterposition. Ja, das ist wahrscheinlich die einzige, ja, dieses Mal. Das ist wirklich eine sehr kleine Produktion, die keiner vorher auf dem Schirm hatte, dass sie überhaupt so häufig nominiert ist. Und auch in den wichtigen Kategorien. Ja, ich meine, letztendlich kommt es ja auch immer darauf an, dass das Studio entschließt, einen Film vorzuschlagen. Ja. Das hängt halt irgendwie extrem eigenartig zusammen. Es ist nicht so, dass man sich quasi irgendwie alles ansieht, was so in einem Jahr produziert wird, sondern es müssen eben wirklich Vorschläge eingeschickt werden. Aber, ja, aber diese Probleme hat ja irgendwie alle Auszeichnungen, also auch im filmischen Bereich. Cannes hat ihre Filme, Berlinale hat ihre Filme, Venedig hat ihre Filme, es ist alles zugeschnitten. Sundance Film Festival hat ihre auch Sparte. Ja. Also die sind ja alle sehr fest in ihren... Ist das der richtige Moment, um zur Berlinale überzuschwenken? Ja. Oder haben wir zur Oscar-Verleihung jetzt noch irgendwie groß was uns auf der Seele brennt? Ich würde sagen, leidlich unterhaltsamer als letztes Mal, aber... Mit einem sehr merkwürdigen Billy Crystal letztes Jahr. Ja. Aber halt wenig Überraschung, ne? Einfach von der Veranstaltung an sich, von dem einen Treppensturz abgesehen. Ja, der war ja auch kein Riesen... Als wäre er auch schon fast initiiert gewesen. Ja, eben. Die ist ein bisschen gestolpert. Das ist ja kein... Die hat sich ja nicht voll abgemault oder so. Also es ist ja nicht so, dass die da mit der Trage rausgeschleppt werden müssen. Nein, wir wollen ja auch kein Blut sehen. Nee, quasi, eben. Was halt aber wir nicht. Aber ein bisschen Frische, ein bisschen Esprit... Frischen Wind ein bisschen rein. Bisschen was Unerwartetes. Aber wie letztes Jahr und davor das Jahr wirkt die Oscar-Veranstaltung mittlerweile immer noch gehetzt, obwohl sie relativ lang ist. Und einfach unglaublich durchinszeniert. Das ist alles so. Aber das war eigentlich schon immer. Ja, aber nicht. Ja, aber irgendwie, die hatte mal was Überraschenderes irgendwie. Das finde ich, die ist schon. Ich finde, dieses Mal fehlt auch ein bisschen die besonderen Highlights. Das fehlt also. Bond 50-jährige Jubiläum, haben sie eben versucht, alle Bond-Darsteller zu bekommen, haben sie nicht geschafft, deswegen haben sie da einfach nur Goldfinger singen lassen. Ja, und so eine Collage gemacht, welche nicht mal richtig gut geschnitten war. Die war total schlecht. Also das war wirklich eine schlechte Collage. Da ist sogar die Werbung für die Bond-DVD-Collection besser geschnitten. Ja, also das ist echt schade gewesen. Und dann Bezug zu Musicals, dann auch einfach mal Chicago auftreten. Ja, das wirkt ja auch so ein bisschen so dahingeflattert. Ja, so uninspiriert, schlecht durchdacht, einfach hingeknallt. Nicht viel Herzblut drin. Aber trotzdem war es irgendwie nett. Also ich finde jetzt nicht, dass ich Zeit verschwendet habe, indem ich es gesehen habe. Aber wie immer muss ich sagen, ich hätte mich wahrscheinlich gelangweilt, wenn ich es alleine gesehen hätte. Vor allem, weil die Reden auch relativ öde sind. Standardisiert langweilig sind, ja. Ja, aber was erwartet man? Vielleicht gewinnen auch momentan Leute, die nicht exzentrisch genug sind. Ich weiß es nicht, aber... Es gibt kaum noch Exzentriker vielleicht in dieser Form, wie es... Ich weiß nicht, ob es kaum noch Exzentriker gibt. Ich glaube, es gibt eine ganze Menge Exzentriker. Ja, aber die verbergen es dann oder so. Ja, oder Kinder nicht. Ja, oder lassen es bleiben, weil das einfach, die werden ja auch dann von der Bühne komplimentiert und sowas. Also, das ich ist hätte ja gehofft, dass wenigstens Michael Haneke irgendwas reißt. Aber ja, das war ja nur auch wirklich super brav da. Ja. Ich hätte mir ja gewünscht, dass Christoph Waltz sich beschwert, dass er nicht als bester Hauptdarsteller nominiert war. Der will ja später weitere Oscars gewinnen. Ja, deswegen, genau, er sammelt ja jetzt. Ich glaube, der Weiz sammelt auch weiter. Ja, also, ich glaube auch, das ist ein Sammler. Der macht sich da jetzt gerade ganz beliebt. Man hätte nie gedacht, dass in Deutschland und Österreich eben noch mal so beliebt wird und populär wird in Amerika. Erstaunlich. Aber man muss dazu sagen, immer diese Kritik an den neuen Oscar-Verleihungen ist auch immer, damals war es besser oder damals war es erfrischender. Dann betrachtet man ja auch mal einzelne Fragmente von 60 verschiedenen Oscar-Verleihungen. Und seien wir ehrlich, hier im Jahr 1982 war super und in 1975 war nochmal was super. Aber jede einzelne Verleihung hat ja auch viele schlechte Momente gehabt, auch damals schon. Und jetzt pickt man sich immer nur die Rosinen raus und also man vergleicht die aktuelle Oscarshow mit den Rosinen von 50 Jahren. Was man auch nicht vergessen darf, ist, dass es die 85. war. Ja, ja. Ich meine, irgendwann ist das auch mal eingespielt. Ja, aber ein großes Problem ist auch, dass es einfach die Entertainer aussterben. Also du hattest ja früher in den 40ern, 50ern, 60ern und so weiter, wenn du da als Host Leute hattest wie Bob Hope oder Dean Martin und so weiter, die waren einfach in ihrem Element. Ja. Und auch die Leute, die dann vorgestellt haben, wenn dann Jerry Lewis auf die Bühne kommt und jemanden vorstellt, es funktioniert einfach per se schon. Und hier hat man eben jetzt das Gefühl allmählich, dass sie versuchen, das wieder zu wiederholen oder irgendwie wieder neu herzustellen mit Leuten, die eigentlich vordergründig erstmal Schauspieler sind oder jetzt wie in diesem Fall sogar eigentlich eher Drehbuchautoren, ne? Ja, mit Seth MacFarlane. Mhm. Ja, auch die Musical-Nummern, klar, schließen wieder an die gute alte Zeit, als eben groß performt worden ist und so weiter. Ja. Aber man merkt einfach, Er ist kein Gene Kelly. Nee. Ja, ich meine sogar Hugh Jackman, der schon einfach extreme Ambitionen in diese Richtung hat, ist halt nicht jemand, der irgendwie sein Leben lang, keine Ahnung, Stand-up gemacht hätte oder so. Ist kein Bühnenmann eigentlich in dem Sinne so. Ja, es ist jemand, der könnte da vielleicht hinkommen, aber es ist trotzdem noch irgendwie was Neues für ihn. Das ist nicht, die sollten sich vielleicht einfach mal bei Saturday Night Live umschauen, was da noch so gibt, weil da ist doch eigentlich die Talentschmiede schlechthin. Und dass sie davon mal Leute abstellen für die Oscars. Also ich habe schon letztes Jahr gesehen, Eddie Murphy sehe ich da großes Potenzial, dass er vielleicht eine zweite Karriere als Oscar-Host machen könnte. Ja, ich meine, das ist eben das eine, was Billy Crystal halt noch für sich hatte, obwohl halt die Sachen, die für ihn geschrieben wurden, total lahm waren. Aber trotzdem ist er halt jemand, der sich auf der Bühne einfach wohlfühlt und das überträgt sich irgendwie auch ans Publikum. Und das fehlt doch einfach irgendwie. Und auch bei den Leuten, die sie halt zum Präsentieren aussuchen, da merkst du ganz oft... Die Leidenschaft und auch die Chemie zwischen den Leuten. Ja. Ich glaube, da kommt auch irgendwie so dieses inszenierte Feeling her. Naja. Berlinale? Ja. Wir waren ja nun alle auch in Berlin 10 Tage und haben da eine ganze Stange von Filmen gesehen. Ununterbrochen. Von vor Sonnenaufgang bis nach Sonnenuntergang quasi. Oft sogar fast von Sonnenaufgang bis Sonnenaufgang. Das kann man ja leider fast so sagen. Ja, das späteste 2 Uhr waren wir einmal zu Hause. Das war bei den Miserablen. Ja, genau. Der Miserable. Der hat ja auch überzogen ein bisschen. Ja, ja, da haben wir ja noch viel Applaus. Dann hat ja Tom Hooper da noch viel gesprochen und so. Und Hugh Jackman auch. Auf Deutsch hat er ja was gesagt, oder? Kommt der Vogel geflogen, hat er gesungen. Ja, genau. Tom Hooper hat ja auf Deutsch gehalten. So ein bisschen. Ja, aber auf jeden Fall ein besonderes Erlebnis. Ja. In eine vollkommen andere Filmkultur mal einzutauchen, fernab von den Multiplex-Gängen ja, und auch aktuellen Hollywood-Ware. Auf der anderen Seite aber auch fernab von diesen reinen, ich sag mal so, Kunst- und Kulturfestivals, wie man das in zum Beispiel in Oberhausen hat oder so, wo es ja wirklich, wirklich sehr intellektualisiert ist. Und ich finde, die Berlinale sitzt da noch dazwischen. Es ist halt doch ein Publikumsfestival. Ich meine, da hast du auch die experimentelle Note natürlich mit drin. Aber ich meine, die haben wir auch größtenteils nicht gesehen. Also ich habe ein kleines bisschen davon gesehen, weil ich ein paar Programme da im Arsenal noch geschaut habe. Aber die ist eben auch da. Riesenangebot, was man gar nicht alles fassen kann. Also eben. Du könntest eigentlich nur Retro schauen, du könntest nur Wettbewerb schauen und hier und da noch ja, was. So haben wir es ungefähr ja fast gehandhabt. Du hast sehr viel Retro geguckt, ich habe hauptsächlich Wettbewerb geguckt. Und ja, ab und zu noch ein bisschen Panorama und Perspektive deutsches Kino. Ja. Was ja nun, also Perspektive deutsches Kino, sagen wir nicht so. Metamorphosen, den fand ich sehr gut. Ich fand, der war formell ein bisschen überkandidelt, aber... Ja, der war halt wie ein typischer Filmhochschulabschlussfilm, so. Also viel schwarz-weiße, Tiefenschärfe, Spiel und sowas. Also alles, was man irgendwie... Alles, was gerade in ist, scheinbar. Ist ja sehr on vogue. Aber trotzdem irgendwie unglaublich eindringlich und intensiv. Und ich finde, das passt da auch. Also die Stilmittel waren passend eingesetzt. Von daher schon ein großes Kompliment von mir da auch. Aber ich muss sagen, es laufen auch deutsche Filme nicht nur innerhalb des Perspektive Deutsches Kino. Auch natürlich im Panorama, im Lola, extra deutsches Programm. Und international junger Film ist doch auch. Ja, und ein deutscher Film lief ja im internationalen Wettbewerb. Gold. Gold, genau. Auch der, ja, ein sehr interessanter Film. Interessant, ja, der aber der mir sehr gut gefallen hat, der ja aber irgendwie nichts wahnsinnig Besonderes war. Jein. Also schon was Besonderes, weil der einfach das Western-Sujet auf gedeutscht hat? Nee, es war ja gar nicht, visuelles Stil war nicht deutsch, nee, sondern aber diese ruhige Erzählweise ähnelte eben, oder... Aber das war ja schon... Kommt ja von der Berliner Schule, die ja, eben stimmt. Sehr ruhig den gekennzeichnet ist. Ja. Aber ich denke jetzt auch noch sonst an das merkwürdige Kätzchen, auch ein deutscher Film. Der war im Panorama auch, ja. Auf jeden Fall, das ist dann auch ein interessanter Beitrag gewesen. War sehr, sehr schöner Beitrag. Aber war das nicht ein Schweizer Beitrag? Ja, es war ein Schweizer Regisseur, aber war ein deutscher Film. Achso, ich dachte, es wäre auch ein Schweizer Film. Ist ja in Berlin gedreht worden. Ah ja, stimmt, genau. In einer Berliner Altbauwohnung. Und eben ein Film vollkommen ohne Narrative. Und völlig, ohne Narrative kann man ja so nicht... Da war keine Narrative. Aber nicht stringent. Es war keine stringente Narrative. Also, du hast ja schon ein Narrativ. Es hat ja diesen Ablauf, dieses Familienzusammentreffen, dieses Fest. Ja, aber da entwickelt sich ja nichts. Es ist einfach nur eine Momentaufnahme. Für mich ist es noch keine Narration in dieser Hinsicht. Also keine, naja, es entwickelt sich, keine Narration im klassischen Dramas. Nee, es ist keine Dramatisierung, das stimmt. Und was mir vor allem gerade gefallen hat, ist dieses Zwischenmenschliche, dass da ja irgendwie, da sind ja lauter fehlgeleitete Kommunikationen drin, die irgendwie trotzdem harmonieren. Und zwischendurch halt diese Katze, die einfach nicht merkwürdig ist. Genau. Das einzige nicht merkwürdige in diesem ganzen Film ist die Katze. Das Zwischenmenschliche ist ja auch so ein typisches Berlinale Thema eigentlich, ne? Ja. Gab es auch viele Filme zu... Also sind, ich weiß nicht, wie viele Filme habt ihr gesehen auf der... Also ich habe 45 Langfilme gesehen. Ja. 49 Langfilme. Ich habe 42 gesehen. Das innerhalb von 10 Tagen ist einfach schon eine Hausnummer. Ist, schon eine und dann, ganze Menge. Ist man auch über eine Aufnahmefähigkeit für jeden Film. Ich habe einen Beitrag gesehen auf Spiegel Online, da hat einer erzählt, er hätte 64 Filme gesehen auf der Berlinale. Und was dieser Beitrag ging eigentlich darum, dass man während man auf der Berlinale ist, in einer völlig anderen Welt ist, dass man überhaupt nichts mitkriegt. Zum Beispiel Papst tritt zurück. Was? Der Papst tritt zurück? Was? Da ist gerade ein Riesenmeteorit irgendwo im Ural niedergegangen? Ja, waren schon viele bewegende Ereignisse. Was? Die Bundesbildungsministerin ist zurückgetreten? Das ist alles so, mehr kriegt man nicht mit. Weil man völlig woanders ist. Und zwar in allen Teilen der Erde. Von ja, ganz spannendes Erlebnis. Das ist ja wirklich, das ist ja, weil es ein internationales Festival ist, die Filme in Originalsprache. Man hat da ja, keine Ahnung, 16, 17 Sprachen gesehen. Also ich habe 17 verschiedene Sprachen gesehen. Ja, das ist, das finde ich. Und da ist Schwäbisch und Österreichisch nicht mitgezählt. Ja, aber auch, dass man einen Film, der hat mir ja auch sehr gut gefallen, dieser Film, der auf Schwäbisch, dieser Die Kirche bleibt im Dorf. Fand ich ja saukomisch. Der hatte so ein bisschen, das war so eine Art schwäbisches Pendant zur französischen Komödie. Das hat mir total gefallen. Aber einfach diese Sprachverwirrung, die dadurch entsteht, dass man 17 verschiedene Sprachen sieht. Und auch dann Untertitel mal auf Deutsch, mal auf Englisch. Mal gar keine. Mal gar keine. Also gar keine, ja, nur bei Deutsch und englischen Filmen. Genau, nur bei Deutsch-Englisch. Sonst wäre es wirklich. Sonst wäre es gemein. Richtig lustig wird es vor allem, wenn man zwischendurch einschläft, wieder aufwacht und sich erstmal orientieren muss, welche Sprache man da eigentlich spricht. Da hatte ich eine ganz irritierende Situation, ich weiß nicht mehr, in welchem Film, das war bei einem deutschsprachigen Film. War es nicht bei Gold? Das war bei Gold, genau. Wenn ich kurz eingeschlummert und dann bin ich, also Sekundenschlaf, bin ich wieder aufgeschreckt und habe Untertitel gelesen, die englischen Untertitel, und habe mir überlegt, diese Sprache klingt doch völlig unverständlich. Und dann habe ich gedacht, ist das nicht ein deutscher Film? Müsste ich Deutsch reden? Und dann habe ich erst angefangen, Deutsch zu verstehen. Und das war so ein ganz merkwürdiges Element, weil ich dann halt zum ersten Mal irgendwie gehört habe, wie jemand, der nicht Deutsch spricht, Deutsch hören würde. Sehr, sehr spannend. Ja, oder man träumt sich verschiedene Filme zusammen in einem anderen Film, ja, und rekombiniert das Ganze ein wenig. Oder man streitet sich darüber, ob eine bestimmte Szene in dem Film überhaupt drin war. So wie in diesem Film, den wir da, wie hieß der, dieser bulgarische Film? Harmony Lessons. Wo, Alex, wo du gedacht hast, die Tötungsszene wäre explizit in dem Film drin gewesen, weil du sie einfach reingedichtet hast. Ja, richtig. Ja. Das dachte ich auch erst. Guck mal, oder zum Beispiel dieser argentinische Film Workers, den wir gesehen haben, wo ich... Auch ein spannendes Projekt. Wo ich mich hingesetzt habe, nach einer Viertelstunde eingeschlafen bin, nach 50 Minuten aufgewacht bin und nicht gemerkt habe, dass ich was vom Film verpasst habe. Ja, weil, kurze Erklärung, bei dem Film sieht man einfach nur Leute, wie sie arbeiten. Ja. Also man sieht zwei verschiedene Arbeitermilieus, nenne ich das mal. Mhm. Und da guckt man den Leuten zu, wie die arbeiten. Ja, einmal so ein Putzmann und einmal so eine Haushaltshilfe. Hauswirtschafterin, ja. Ja, mehrere Hauswirtschafter, ja, quasi. Ja. Und es war, also ich fand es sehr eine spannende Idee, aber es war einfach puttenlangweilig. Also ich ich fand es irgendwie faszinierend, vor allem weil da eben der Film noch gewisse Pointen hatte, die man dann wirklich. Ja, ich habe sie ja komplett verpasst. Genau, wenn man nicht verpasst, dann ist er natürlich dran. Der Film hat bei mir echt nicht gezündet. Und da war ich auch so müde. Es war irgendwie am siebten Tag oder sowas. Ne? Ich bin einfach... Das war auf jeden Fall früh morgens auch. Weggeschlafen, ja, 9 Uhr morgens, weggeschlafen, aufgewacht. Nicht gemerkt, dass was fehlt. Und mich plötzlich gewundert, wo eine der Hauptfiguren einfach hin ist. Das ist aber auch einfach immer so eine Stimmungsfrage. Weil man kann überhaupt nicht mehr kontrollieren oder irgendwie einschätzen, wann man in welcher emotionalen Verfassung ist. Ja. Und dann ist irgendwann halt immer die Frage, wann trifft ein Film einen jetzt richtig und wann nicht. Deswegen kann es durchaus mal sein, dass man einen Film, den man richtig großartig fand, dann irgendwann nochmal später so sieht und das überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann. Wenn man einfach irgendwie emotional total darauf eingeeicht war. Ich habe auch so einen japanischen Film gesehen, The Town of Wales, wo auch überhaupt nichts passiert. Da bin ich auch ein paar Mal weggepennt und wieder aufgewacht und trotzdem war das irgendwie einfach wahnsinnig entspannt und irgendwie Balsam für die Seele. Ich weiß auch nicht genau warum, aber das hat mir wahnsinnig gut hingehauen. Aber ich könnte mir gut vorstellen, wenn ich mir den Film nochmal ansehe, dass ich den überhaupt nicht mehr gutieren kann. Ja. Ja, man wird ja irgendwann klar, man nimmt neue Sehgewohnheiten an sich. Man hat so ein eigenes, so einen eigenen Festivalblick. Ja, vor allem, weil es eben so viele Filme gibt, welche sehr ruhig gestaltet sind, nicht mit Musik und Soundeffekten überladen sind, wie es bei vielen anderen Filmen aktuell eben immer der Fall ist, dass sie immer so überladen wirken. Das ist ja immer meist relativ minimalistisch gehalten, die Berlinale-Filme. Ja, das ist aber generell, glaube ich, so eine Festivalerscheinung. Es gibt Filme, die sind speziell Festivalfilme irgendwie. Ja, und die funktionieren auch, glaube ich. Bei anderen größeren Festivals, also in Cannes laufen auch Filme, die sind auch... Ja, natürlich. Aber es laufen auch in Cannes Filme, die laufen nur auf Festivals. Ja, klar. Und es sind ja auch auf der Berlinale Filme gelaufen, die laufen absolut nicht nur für Festivals. Promised Lands, Side Effects, Les Miserables. Nachtzug nach Lissabon geht. Der ja mein persönliches Highlight war auf dieser Berlinale, Nachtzug nach Lissabon, den fand ich ja wirklich unglaublich schön und emotional mitreißend und so weiter. Den fand ich wirklich ganz toll. Ich glaube, mein Highlight war auf jeden Fall The Act of Killing. War sehr gut. Verstörend war, ja. Ja, aber gut verstörend. Ja, gut verstörend. Prince Avalanche. Den fand ich auch sehr gut. Dark Blood fand ich auch sehr gut. Das ist aber auch wieder so ein Film, der einfach in Festival-Atmosphäre so wahnsinnig gut funktioniert hat. Weil das ist ja dieser Film, der 94 abgebrochen wurde, weil River Phoenix leider gestorben ist, dann 10 Tage vor Drehende. Und dann haben sie ihn halt im Nachhinein noch vervollständigt. Und das ist einfach so eine sehr zärtliche Herangehensweise an etwas, was eigentlich überhaupt nicht zu sehen sein sollte. Und was auch in den meisten Fällen niemals zu sehen ist. Welcher Film mir noch wahnsinnig gut gefallen hat, das ist jetzt ein bisschen blöd gesagt, weil ich jetzt natürlich im Nachhinein weiß, dass er auch den Goldenen Bären gewonnen hat, war halt dieser rumänische Film Child's Pose. So ein, ich weiß nicht, eine Mischung aus Familiendrama und Korruptionsthriller eigentlich, der ja bei dir nicht funktioniert hat, ne? Überhaupt nicht. Echt? Also ich fand das für mich eine der größten Enttäuschungen und deswegen war ich auch vollkommen baff, als dieser Film dann Goldenen Bären gewonnen hat und dann dachte ich so, ja, Berlinale Film halt und deswegen gewinnt er diesen Preis. Hat es nicht so überraschend, ich fand ihn auch sehr, sehr gelungen und hat mich auch sehr mitgerissen. Dieser Aspekt der familiären Bindung, der da drin steckte, gleichzeitig diese Zwänge des korrupten Systems. Also so Stillstand hat der Film dargestellt. Es war einfach eine Stillstand? Ja, also emotional nicht aber gesehen, halt aber ruhig. Sehr so ruhig, aber sich vollkommen fokussiert auf den emotionalen Charakter der einzelnen Opfer und Täter. Und hat sich die ganze Zeit im Kreis gedreht und der Zuschauer war nur ein Beobachter und hat gesehen, nach einer Stunde war man einfach nur irgendwie genervt, weil man überhaupt keine Berührungspunkte hatte. Ich fand nicht, dass man als Zuschauer Beobachter war. Ich finde, man hat das voll mitgelebt. Naja, auf jeden Fall Dank des Goldenen Bären wahrscheinlich ein Film, den unsere Zuhörer dann auch mal selbst sehen können, was leider auf sehr viele Filme nicht zutreffen wird, von denen wir hier gerade reden. Was natürlich schade ist. Wobei einige Verleiher sich schon einige Filme gesichert haben und auch jetzt Starttermine bekommen haben. Aber deswegen ist Berlinale auch immer super, eben für kleinere Filme Marktmöglichkeiten, eben den Markt zu erschließen auf diese Weise. Aber man muss sozusagen im Vergleich zu Cannes, da laufen nicht diese durchpolitisierten osteuropäischen und afrikanischen Produktionen und trotzdem haben die gehobene Filmunterhaltung. Also man muss ja nicht nur Nischendasein fristen und das kommt mir, also viele Produktionen kommen aus der Nische und als würde sich die Berlinale selbst in eine Nische reinstecken wollen. Ich glaube ich, ne, finde ich nicht. Die Berlinale hat natürlich irgendwie so einen politischen Touch. Nur insgemein gefallen mir dann die Filme, welche sonst in Cannes wohl laufen, besser als die Berlinale Wettbewerbsfilme. Na. Also was ich gesehen habe in den letzten Jahren, was so in Cannes prämiert worden ist oder um die Goldene Palme gekämpft hat, quasi. Natürlich, nebenan gibt es noch ein paar. Aber Festival, das sind ja keine Nischenfilme bei der Berlinale. Bei Wettbewerbsfilmen durchaus. Naja, nein. Nische ist das. Also da fällt mir wirklich fast nichts ein. Vielleicht Child's Pose und Harmony Lessons so ein bisschen, aber ich meine El Savar, Gloria, das sind Sachen, die wären auch so ohne weiteres ins Kino gekommen. Man hat ja auch irgendwie immer nur seinen sehr speziellen Blick. Zum Beispiel liefen auch teilweise im Panorama und im Forum liefen auch Filme, die würde man erstmal so als Nischenfilme einstufen, aber das sind teilweise Filme von Regisseuren, die schon, keine Ahnung, 20, 30 Filme gemacht haben und eben eigentlich bekannt sind, nur vielleicht nicht unbedingt jetzt für uns. Ja, klar. Aber ist natürlich trotzdem in dieser Hinsicht mehr Nische als im Gegensatz, wenn in Cannes Michael Haneke seinen neuen Film präsentiert oder Terrence Malick und das sind schon ganz andere Namen. Also Cannes hat ja auch weniger Filme. Ja. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie viel, weil es ist ja auch kein Publikumsfestival. Nee, es ist ein Präsentationsfestival. Ja, da gibt es ja auch... Aber Berlinale hat ja trotzdem dann auf der einen Seite wieder die großen Titel, wie eben Promised Land von Gus Van Sant oder Grandmaster von Wong Kar-wai. Also die wollen ja trotzdem was von diesem Stil von Cannes haben, oder von Venedig. Kunst- und Kulturanspruch auf der einen Seite und Prestige und Gala und so weiter auf der anderen Seite. Und ich finde es einfach nur schade, dass in den letzten Jahren die Filme, die ausgezeichnet werden... Also kommerziell ist automatisch so ein Buh-Wort in Berlinale, das wird nicht ausgezeichnet. Kommt überhaupt nicht in Frage, dass welche Filme dann ausgezeichnet werden. Kann sein, ja. Die laufen im Wettbewerb, aber gewinnen da nichts. Ja, das ist natürlich auch irgendwie ein bisschen Ich finde das zu einseitig. Also in Deutschland hat man sowieso Angst irgendwie manchmal vor Publikumsfilmen, auch weil was produziert wird, auch was gefördert wird. Also manchmal wollen die halt immer nur kleinen Nischendramen und vom Publikumsfilm, was mal vielleicht erfolgreich läuft, heißt ja nicht automatisch, dass er unbedingt schlechter ist, aber wird erstmal generell schlechter wahrgenommen. Das finde ich nur schade. Da müsste man nur das Bewusstsein haben, dass man auch mal erfolgreichen Filmen dann trotzdem die Chance einräumt, dass sie etwas gewinnen dürfen. Entschuldigung, ich bin da weggeschlummert. Ja. Auf jeden Fall eine spannende Sache, Berlinale, und würde mich auf jeden Fall nochmal... Tolles Erlebnis, auf jeden Fall. Also man kann halt auch wirklich nur einen Bruchteil mitnehmen. Ja, und ja. Auch das Schöne ist ja auch, man muss ja nicht mitnehmen. Also die Berlinale ist ja dann wirklich, das sind 10 Tage, wie du echt exzessiv Film gucken kannst, aber nicht exzessiv Film gucken musst. Und es ist ein Erlebnis, in dem man wirklich voll in dem Medium aufgeht. So. Ja. Also wenn ich da bin, dann muss ich auch exzessiv Film gucken. Ja, du bist aber auch ein exzessiver Filmgucker. Und das habt ihr ja auch getan. Ja, natürlich. Klar. Ich hätte auch nicht vorher gedacht, dass ich dann wirklich so viele Filme gucke, aber wenn man einmal dann eben am Potsdamer Platz ist und dann fährt man nicht wieder zu seiner Wohnung, klar, und schlimmert da für 2 Stunden, das lohnt sich aber nicht. Dann kann man... Man donnert es schon dann durch. Dann donnert man es durch. Und ich hätte nie gedacht, dass ich dann doch so aufnahmefähig bin und nur, ich sag mal, so 2, 3 Filme haben dadurch ein bisschen gelitten, dass ich eben so viele gesehen habe, aber die Mehrzahl eigentlich nicht. Und okay. Da ihr eure Höhepunkte schon gesagt habt, also für mich war ein Höhepunkt bei Anruf Mord in der 4K-Technologie auf der Leinwand in 3D, perfekt. Das war auch ein Höhepunkt, den ich so nicht erwartet hatte. Überhaupt nicht. Weil ich erst ein bisschen traurig war, dass der digital läuft, weil ich mir dachte, wenn schon, dann vielleicht lieber das Erlebnis, so wie es damals war. Aber was die da gerissen haben mit dem 4K und mit diesen Shutterbrillen, das war echt, also auf jeden Fall das beste 3D, was ich bisher gesehen habe. Für mich der reine Wahnsinn, das ist aus diesem Film noch. Und man hat einfach wirklich gesehen, wie Hitchcock damals schon mit den Requisiten gespielt hat, dass selbst ein Dialogfilm oder ein Film, welcher ohne große Effekte auskommt, von 3D profitieren kann. Und genau das hoffe ich auch bei aktuellen Filmen, dass sie auch 3D-Filme machen können, die eben nicht voller Effekte ist und trotzdem davon profitieren. Und das habe ich bei Anrufmord auf jeden Fall gesehen, dass das möglich ist. Ich bin ja wirklich kein Fan von 3D, aber das hat mir auch sehr gut gefallen hier. Ja, und neben der Retrospektive jetzt bei Anrufmord und von neuen Filmen auf jeden Fall, war ich absolut begeistert von Before Midnight. Das ist ja auch ein Festival-Liebling eigentlich. Das war einfach schön, dass man da einen Film hatte, wo man einfach schon enorme Erwartungen hatte, aber die wurden dann auch mal erfüllt. Genau, die wurden einfach erfüllt, genau. Das ist. Wobei ich war sogar ein bisschen skeptisch, weil muss man da unbedingt eine Fortsetzung machen. Es wurde schon so viel von deren Beziehungen dann in Before Sunrise und Sunset erzählt, aber es war ein rundes Ding. Absolut. Schön, ja. Und was mich auch noch sehr überrascht hat, davon wusste ich vorher gar nichts, war The Necessary Death of Charlie Countryman. Ja, wo der nun wirklich relativ, also sehr kommerziell ist eigentlich. Klar, ist natürlich. Ein echter Hollywood-Schinken da. Also. Ja, und durchgestylte Bilder hat. Auf und, jeden Fall. Aber eben Starbesetzung. Aber die Starbesetzung war ja schon interessant, weil der Hauptdarsteller Shia LaBeouf mit Evan Rachel Wood, mit Till Schweiger und Mads Mikkelsen. Es ist nicht die selbstverständliche Kombination. Also diese Kombination Shia LaBeouf und Till Schweiger finde ich schon irgendwie ein bisschen merkwürdig erstmal. Ja, sehr. Aber das hat irgendwie in den Film harmoniert und dann noch diesen für mich absolut genialen Soundtrack von Moby. Ja, dann dieses tolle Setting in Bukarest. Ja. Ich meine ja auch nicht, Bukarest hat man zwar schon in diversen komischen Vampirgeschichten gesehen, aber nicht jetzt nie so inszeniert, wie das hier der Fall gewesen ist. Ja, für mich verging einfach die Filmzeit unglaublich schnell. Man wusste auch nicht genau, wo es dann hinlaufen wird, der Film. Also man war echt überrascht, welche Richtung der einschlagen wird. Irgendwann wurde es dann klar, wohin der Film dann gehen wird, aber Und was mir, ich glaube zwar nicht, dass wir den Film noch pushen müssen an dieser Stelle, aber was mir auch unglaublich gut gefallen hat, ist, das habe ich ja schon gesagt, Les Miserables. Ja. Der, ich merke nun wirklich keine Singerei im Film. Also ich bin echt kein Musical-Film-Fan. Und ich habe vorher echt befürchtet, dass mich das, der Film ist ja recht lang, der ist ja 2,5 Stunden lang oder sowas. Ja, über 150 Minuten. Ja, und ich habe echt, also fast 3. Und ich habe echt gedacht, der würde mich massiv nerven, der Film. Aber das hat es überhaupt nicht getan. Ich fand den einfach unglaublich schön, unterhaltsam und wirklich toll. Und das hat mich wirklich überrascht. Ich sage immer nur, dass alles gut. Wir könnten mal sagen, was nicht gut war. Ja, aber das ist immer so frustrierend. So gemein, Scheißbos, aber ja schon gesagt habe. Ja, stimmt. Mes Séances de Lutte fand ich ziemlich großartig von einem Franzosen, dessen Namen ich jetzt nicht aussprechen werde, um mich hier nicht bloßzustellen. Wo ein Mann und eine Frau den Geschlechterkampf auf äußerst körperliche Art und Weise austragen. Also wenn der irgendwie ins Programmkino kommen sollte, dann würde ich einfach sagen, geht hin. Love Battles, glaube ich, war der internationale Titel. Das war auch eine totale Überraschung für mich. Ja, mir fallen jetzt auch wieder spontan, jetzt wo wir wieder drüber reden, fallen mir auch noch unglaublich viele Titel ein, die ich also, mir fallen mehr positive ein als negative erstmal. Ja, bei mir war es noch diese französische Dokumentation La Maison de la Radio, die ich total toll fand. Du war auch nett, ja. Hier, Vic und Flo haben einen Bären gesehen. Ja, der hat ja auch einen Preis. Der hat auch einen Bären gesehen, Alfred Bauer-Preis. Während ich ja noch gesagt habe, während wir ihn sehen, der sieht keinen Bären. Ja, aber ich finde ihn auch, also der wirkt ja auch nach. Also der wirkt, stimmt, und der hat auch vor allem, der hat bei mir, das war der sechste Film, den ich an dem Tag gesehen habe und mitten in der Nacht, ich war auch echt schon fertig und der hat mir, während ich ihn gesehen habe, überhaupt nicht gefallen und dann bin ich nach Hause gegangen und habe mich hingelegt und dann bin ich kurz vorm Einschlafen, habe ich gedacht, der Film ist ja doch klasse. Aber man muss dazu sagen, wenn man so viele Filme hintereinander guckt, ist uns auch selber aufgefallen, wie oft Motive immer wiederkehren. Ja. Das war auch echt ein Thema, dass bestimmte Merkmale auf allen Filmen immer wieder treffen. Selbst wenn wir unterschiedliche Filme haben wir ja gesehen und wir haben gesagt, Moment mal, ist das bei dir auch aufgefallen? Ich meine, Seth MacFarlane hat vorhin bei der Oscar-Verleihung gesungen, We have seen your boobs. Ich glaube, das war bei der Berlinale auch ein durchgängiges Thema. Ein Film, in dem ich blank gezogen wurde, gab es quasi nicht. Ja, es war fast überall nach der Tatsache. Ja. Ich habe da auch ziemlich viele Bären gesehen auf der Berlinale. Ja, also das sind so nackte Tatsachen, Pornografie, Sex, das war Pausenthema. Dann ist ständig das Meer zu sehen gewesen. Ja. Also ein Film, der ohne irgendwie großartige Wassereinstellungen. Also Wasser ist immer das Element schlechthin gewesen. Da war noch was Drittes. Ach ja, es wurde in fast allen Filmen geraucht. Ja. Das ist auch, finde ich erstaunlich. Weil in dem, was auch wieder so ein Kulturelement vielleicht ist. Also jetzt ist, ich glaube, so im Mainstream wird ja wenig geraucht. Und auch generell Körperflüssigkeiten, also Richtung Kotzen war ja auch ein paar Sachen, was. Man hat es halt gezeigt. Das genau. Wurde halt gekotzt, ja. Oder Tiere quälen oder Bären fallen und so. Das ist alles Mögliche. Es wurden auch erstaunlich viele echte Tiere geschlachtet auf der Berlinale. Also es ist, fand das. Aber alles relativ, alles Nutztiere, also was sowieso geschlachtet worden wäre. Also ja, Schafe immer. Also das ist schon interessant, dass das Schlachten im Film in solchem großen Stil wiederkommt. Also generell, wo Tiere wirklich real ums Leben kommen. Gab es hier in Metamorphosen, gab es hier auch die Szene mit den Fischen zum Beispiel. Ja. Wurden die bewusst getötet oder sind die getötet worden und man hat es einfach nur dokumentiert? Doch klar, Fische geangelt und ins Boot geschmissen. Ach so. Und so wie das halt, wie man das halt macht, Fischen lässt man Fische auf. Aber es ist ja auch eigentlich oft ein Skandal. Und dann kommt eine Katze und frisst den Fisch, während der noch tappelt. Das ist schon eigentlich ziemlich widerlich. Das ist schon ziemlich sadistisch, das zu filmen. Ja, weil es ist ja auch ein Skandal, war es nicht damals bei Die durch die Hölle gehen, dass man da echtes Tier getötet hat oder generell von... Also vor allem war es bei dem Film Cannibal Holocaust. Da zerlegen nämlich dem Ureinwohner eine ganze lebende Schildkröte. Boah. Ein Affe wird gehäutet und da geht's ab. Ist vielleicht zu früh dafür. Das, weil diese Aspekte muss man da wirklich beim Film machen. Da kommt eben so die moralische Dimension dazu. Ja. Also ja, das bei vielen Filmen ist ja eben am Abstand auch keine Tiere wohnen bei diesen Dreharbeiten. Ja, das wäre bei vielen Filmen hier auf der Berlinale echt gelogen gewesen. Ja, aber wenn man jetzt bei Harmony letztens war, es eben kleine Insekten, welche getötet worden sind und das wie Nutztiere geschlachtet werden oder auch Schafe, passiert. Das ist ja auch normal. Jeden Tag millionenfach. Aber das ist ja auch provozieren. Natürlich ist das provozieren. Und vielleicht will ja auch gerade ein Regisseur editieren, damit der Zuschauer sieht, das ist ja schrecklich. Oh, die haben Tiere, ja, richtig. Ja, ist klar, so war das ja in vielen Zusammenhängen. Ja, stimmt, so war es eigentlich nicht. Es war ja einfach so, ja. Ist so. Auch in vielen Stellen war es einfach so, ja, so zum Selbstzweck. Also es hatte überhaupt keine Bedeutung für den restlichen Film. Zum Beispiel in den Metamorphosen wird ja auch ein Schaf geschlachtet. Und das ist einfach eine Sequenz, die, wenn die nicht in dem Film wäre, den Film überhaupt nicht verändert hätte, außer dass er 5 Minuten kürzer gewesen wäre. Naja, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, weil das zumindest irgendwie klar gemacht hat, wie so die Leute da leben in diesen Regionen. Nämlich wirklich, wie sie wahrscheinlich vor 200 Jahren auch schon gelebt haben. Nur mit Radio. Ja, doch, stimmt. Mhm. Ja. Aber ich glaube, es hätte ohne die Szene wäre es genauso deutlich gewesen. Aber das ist jetzt vielleicht auch schon wieder zu sehr in die Tiefe gerade. Aber auf jeden Fall viele schöne Filme. Eine tolle Erfahrung und natürlich für uns, die wir jetzt so zusammen unterwegs waren, natürlich auch irgendwie so ein Klassenfahrt-Feeling wieder. Das ja. Auch nicht vergessen. Dass man bis tief in die Nacht quatscht und Blödsinn macht, das ist ja auch irgendwie so ein... Und morgens sehr früh aufsteht und eigentlich gar keinen Schlaf hatte? Nee. Also, dass man 2 Stunden pro Nacht schläft und das als Luxus empfindet und so, das ist schon... Wobei, das muss man nicht mal wieder haben, aber... Nee, das nimmt man aus. Das gehört wieder zu. Ja, klar. Und der Berlinale-Trailer war klasse. Das müssen wir an dieser Stelle jetzt ein ganz besonderes Lob aussprechen. Wer auf der Berlinale-Internetseite geht oder Berlinale-Film-Trailer bei Google eingibt, dann findet man sehr schnell und kann sich aber das müssen wir jetzt schon als kleinen Kritikpunkt an dieser Stelle... Es ist eine Bierwerbung. Also, wenn da nicht Berlinale hinten dran stehen würde, sondern Königspilsner... Hätte man genauso. Man muss also sagen, dieser Trailer, wenn man den einmal sieht, ist es ja, okay, ganz nett, aber wenn man den eben so häufig hintereinander sieht, wenn man hintereinander knallt, dann ist der schon echt. Dann wiegt der man sich da zu Hause. Dann fühlt man sich echt zu Hause. Und ja, als ich dann wieder einen Film ohne den Trailer gesehen habe, also da fühlte ich mich auch ein bisschen verloren. Ja, wie verloren. Also, ja, das nein, war nicht richtig, würde ich sagen. Ich finde es auch immer gut, dass er da ist, aber ich war jetzt von diesem speziellen Trailer nicht so wahnsinnig begeistert wie ihr. Mir hat er sehr gefallen. Für mich schreit er halt so dermaßen Gala und ich habe es eigentlich geschafft, mich über weite Strecken aus diesem Gala-Rummel wirklich rauszuhalten. Ich habe mich ja quasi reingeworfen, ja, in die richtig, Gala. Richtig rein in die Gala. Loveless, Les Miserables, The Look of Love, überall die ganzen alles, Gala. Alles Gala. Ich habe ja allein fast 20 Filme in der Retrospektive gesehen. Wobei ich da sagen muss, einer der wenigen Kritikpunkte zum Ablauf und zum Programm, die ich habe, ist, dass es bei sehr wenigen Filmen in der Retrospektive eine Einführung gab. Das fand ich echt schade diesmal. Die hätten auch vielleicht, wenn sie eine Einführung gemacht haben, das irgendwie erwähnen können, weil zeitlich haben wir dadurch einen anderen Film verpasst, weil es eine Einführung gab. Ja, das kann man, gab's einen, konnte man nicht richtig. Ja, man kann da nicht planen. Deswegen, ja, ich habe eigentlich immer damit gerechnet, also wenigstens mit so einer 2-3-minütigen Einführung. Ich meine, das ist ja synchron mit den kurzen Einführungen in den regulären Vorführungen, ne, wo man eben die Filmemacher nochmal nach vorne springen und was erzählen und sagen, wow, sind das viele Menschen! Das hatte ich ziemlich oft. It's great to be here in Berlin. Ja, enjoy the movie. Ja, wir haben auch merkwürdige Sachen erlebt. Also eine Filmemacherin, die unbedingt das Publikum fotografieren wollte und dann mit ihrem Smartphone vorne auf der Bühne rumgehampelt ist. Ja. Dann ein Filmemacher, der offensichtlich irgendwie die Nacht seines Lebens hatte in Berlin. Da, den Abend zuvor halt. Ja, oder? Genau, der also unter schwersten Party-Nachwirkungen. Seinen neuen Film präsentiert hat. Ja, genau. In Interior Leather Bar hatte ich die erste Frage, die dort gestellt wurde, war von einem Mann, der dem Co-Regisseur gefragt hat, ob er mit nach dem Screening in eine Schwulenbar gehen will. Das war ganz nett. Kurze Erläuterung, der Film handelt ja auch über die Schwulenszene und... Ja, der versucht die verschollenen Szenen von Cruising nachzustellen, aber es ist alles mehr wie eine Mockumentary aufgezogen, aber... Man weiß es nicht. Okay. Sonst noch? Also ich fand sonst, würde ich mich sagen... Über Kommentare zur Oscar-Verleihung oder zur Berlinale, selber Erfahrungen beim Oscar-Gucken oder wart ihr selber schon mal bei Berlinale? Oder bei anderen Filmfestivals, wo ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt? Schickt uns einfach alles an blickkontakt.pb@live.de oder einfach bei Facebook posten, das ist ja meistens noch einfacher, wenn man da, wenn man schon eh drauf ist, dann. Ja, aber bei Facebook gehen keine Voicemails. Das geht nur bei blickkontakt.pb@live.de. Man kann auch bei Dateien bei Facebook hochladen, oder? Ja, aber das ist... die dann wieder runterzuladen ist schwieriger. Ja. Also. Und Mark Zuckerberg hört ja auch noch mit. Das ist genau, ja, er hört dann mit und weiß Bescheid. Also E-Mails, die sind weg, werden vertraulich behandelt. Wir werden die nicht weiter veröffentlichen. Wird nicht an WikiLeaks weitergereicht. Also. Nein, das verlesen wir nur hier. Genau. Und das hört ja keiner. Wir sind ja unter uns. Ja, genau. Also es ist eine ganz intime Runde. Alles klar. Wäre auf jeden Fall eine gute Gelegenheit, um darauf hinzuweisen, dass wir jetzt auch eine eigene Facebook-Seite haben. Ihr könnt uns jetzt auch auf Facebook liken, Blickkontakt, der Programmkino-Podcast. Leider noch nicht auf StudiVZ, daran arbeiten wir noch. Ja, aber Facebook geht schon mal und da schreiben wir auch ab und zu mal eine Kleinigkeit rein. Weiterhin freuen könnt ihr euch jetzt auch auf Folge 10, wo wir weiter unser Programm des letzten Semesters abfrühstücken. Ist bald fertig. Jetzt werden wir hiermit erstmal fertig. Wir werden uns jetzt wahrscheinlich erstmal irgendwie alle hinknacken. Ich fahre erstmal. Ja, ich muss ja auch noch weg hier. Du kannst dich auch gerne hier hinknacken. Nee, ich ist schon okay, danke. Betten und nee, ist schon nett von dir, du. Alles klar. Wir haben doch schon die ganze Berlinale über gekuschelt. Also ah ja, stimmt, das war auch sehr gemütlich. Das ist keine Frage. Auf jeden Fall. Ja, nee, gut, naja, erstmal würde ich sagen, wir sehen uns. Wir hören uns. Und wir hören. Bis dann. Tschüss.